Die Weihnachtsgeschichte, musikalisch erzählt von Hugo Distler. Neben dem Chor des Bayerischen Rundfunks singen Monika Schmidt, Sopran, Elisabeth, Priska Eser-Streit, Sopran, als Engel, Hanne Weber, Alt, ist Maria, der Bass Rudolf Hillebrand, Simon und der Bass Tim Hennis, Herodes. Michael Gläser hat die Leitung. Thank you. Es ward gesandt der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: erschrak sie über seine Rede und gedachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: stand auf in den Tagen und ging auf das Gebirge und kam in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Und Elisabeth ward des Heiligen Geistes voll und rief laut und sprach: Gebenedeit bist du unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deiner Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. In derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe da, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die allen Völkern erfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus in der Stadt Davids. Und das hat zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobeten Gott und sprachen: Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, Heer, He sprachen die Hirten untereinander. Des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande in Jerusalem und sprachen: Thank you. das der König Herodes hörte, erschrak er und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu heimlich und erlernete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und wies sie gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so saget mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie dahin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Thank you. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon, und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig, und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort gegeben von dem Heiligen Geist: Ihr sollt den Tod nicht sehen, ihr hättet denn zuvor den Christ des Herrn gesehen. Und er kam in den Tempel, und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobete Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. So, Die Weihnachtsgeschichte für vierstimmigen Chor a cappella und vier Vorsänger Opus 10 von Hugo Distler. Hier in einer Aufnahme mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Die Solistinnen und Solisten waren Monika Schmidt, Sopran, Elisabeth, Priska Eser-Streit, Sopran, der Engel, Hanne Weber, Alt, Maria, Rudolf Hillebrand, Bass, Simon und Tim Hennis, Bass, Herodes. Die Leitung hatte Michael Gläser. Drei prophetische Verheißungen von Franz Möckel stehen jetzt auf dem Programm hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und er wird unser Friede sein. Werkeverzeichnis 214, hier mit der Sopranistin Anna-Kathrin Berger, begleitet von Marius Popp an der Riga-Orgel der Basilika 14 Heiligen. Und er wird unser Friede sein. Drei prophetische Verheißungen von Franz Möckel waren das, hier gesungen von der Sopranistin Anna-Kathrin Berger, und sie wurde begleitet von Marius Popp an der Rieger Orgel der Basilika 14 Heiligen. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2 heute an Heiligabend, in der Nacht auf Weihnachten, jetzt mit einer Friedensmesse von Heinrich Hartl. Seine Missa da Pacem für Chor a Cappella interpretiert hier das Ensemble Viva Voce unter der Leitung von Florian Kaplik. Thank you. Sancto Spiritu in gloria. Oh.

Musik von Heinrich Hartl hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das Ensemble Viva Voce hat diese Friedensmesse für Chor a cappella von ihm interpretiert. Missa da Pacem. Die Leitung hatte Florian Kaplik. Weiter geht's mit Orgelmusik. Über ein spanisches Kirchenlied hat Gerhard Deutschmann die folgende Fantasie geschrieben. Hier mit Jörg Fuhr an der Schuke-Orgel von St. Moritz in Coburg. Thank you. Das war eine Fantasie über ein spanisches Kirchenlied von Gerhard Deutschmann, hier interpretiert von Jörg Fuhr auf der Schuke-Orgel von St. Moritz in Coburg. Über das berühmte Luther-Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komme ich her« aus dem 16. Jahrhundert hat Kerstin Thieme die folgende Toccata geschrieben, hier mit Rudolf Zartner. Thank you. Eine Toccata von Kerstin Thieme über das verheißungsvolle Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komm ich her«. Rudolf Zartner spielte auf der Steinmeier-Orgel im großen Saal der Nürnberger Meistersingerhalle. Eine Volksweise aus Sizilien darf an Weihnachten traditionell auch nicht fehlen. O du Fröhliche, o du Selige. Hier in einer Version von und mit Paul Damjakob. O du Fröhliche, o du Selige. Von und mit dem Organisten Paul Damjakob. Und mit dieser Aufnahme aus dem Würzburger Dom ging unser Concerto Bavarese für heute zu Ende.